Schritt D. Übung 21. A und B. Hallöchen, auch heute sind wir wieder für Sie da. Ihr Jan von Radio Aronella. Wir machen heute eine Umfrage zu dem spannenden Thema: Gehören unsere Kinder vor den Computer? Ja oder nein? Und da fange ich gleich mal mit den ersten Passanten hier an. Ja, Sie! Genau! Ja, also, was meinen Sie denn? Sollen unsere Kinder schon mit 5 Jahren vor dem Computer sitzen? Ja, wenn ich mir das so recht überlege, ja, warum denn eigentlich nicht? Ohne Computer geht doch heute gerade im Arbeitsleben nichts mehr. Ich denke mal, je eher die das lernen, umso besser. Wunderbar, vielen Dank. Und was sagen Sie denn dazu? Sie haben doch sicherlich Enkel, oder? Wir machen nämlich gerade eine Umfrage zu dem Thema Kinder und Computer. Passt das zusammen? Möchten Sie dazu etwas sagen? Also, um ehrlich zu sein, das mit den Computern. Man weiß ja heute, wohin das führt mit den Computerspielen und so. Die Kinder werden immer dicker, können nicht mehr richtig sprechen und bekommen psychische Probleme. Das ist ja auch kein Wunder. Sie bewegen sich nicht mehr und spielen nicht mehr miteinander. Wir haben früher immer draußen gespielt und eigene Spiele erfunden und waren den ganzen Tag in Bewegung. Das hat uns gut getan, oder? Außerdem mussten wir auch unseren Eltern helfen. Heutzutage müssen die Kinder ja gar nichts mehr selber tun. Alles wird ihnen vorgesetzt. Also, ich bin total dagegen. Oh, danke schön. Und die junge Dame hier, Verzeihung, darf ich Sie kurz etwas fragen? Möchten Sie vielleicht auch etwas sagen zu dem Thema, gehören Kinder schon vor den Computer? Ja, wir sind da gerade ziemlich drin in dem Thema. Denn mein Ältester sitzt eigentlich nur noch vor dem Computer, sogar bei schönstem Wetter. Also ich finde das einfach viel zu einseitig. Und jeden Tag gibt es Streit und Diskussionen. Ich habe prinzipiell nichts gegen Computer, deswegen haben wir ihm ja auch einen gekauft. Aber die Kinder sollten schon noch auch andere Interessen haben. Sport machen, Freunde treffen und so. Das finde ich immer noch viel wichtiger als den Computer. Aha, das ist ja sehr interessant. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, wir machen hier eine Umfrage. Darf ich Sie mal fragen, was meinen Sie zu dem Thema Kinder und Computer? Passt das zusammen? Soll ich Ihnen mal ganz ehrlich was sagen? Dieses ständige Gerede über Kinder geht mir total auf die Nerven. Das kann man doch so allgemein nie sagen. Das eine Kind findet den Computer super spannend und es macht ihm Spaß, am Computer irgendwas zu machen. Und das andere Kind findet das doof. Mir ist das ehrlich gesagt total egal. Das sollen die Eltern entscheiden, was für ihr Kind gut ist oder nicht. Tut mir leid. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut, auch eine Meinung. Haben Sie einen kurzen Moment Zeit? Ich würde Sie gerne etwas fragen. Der Herr hier. Ja, Sie. Entschuldigen Sie. Wir machen gerade eine Umfrage. Haben Sie Kinder? Ja? Was halten Sie denn davon, Kinder schon vor den Computer zu setzen? Ja, also ich habe 2 Kinder und ich bin total begeistert. Es gibt wirklich tolle Lernsoftware für den Computer. Da sind so witzige und kreative Sachen dabei, da setze ich mich auch noch gern mit hin. Aber zu lange dürfen die auch nicht vor der Kiste sitzen, dann werden unsere manchmal so richtig aggressiv. Genauso wie bei den falschen Spielen. Manche Computerspiele sind eben für Kinder nicht besonders geeignet. Also, wenn man als Erwachsener ein bisschen aufpasst, was die Kinder da so treiben, dann würde ich das auf jeden Fall unterstützen.